Tatsächlich drängte sich ein Schutzmann durch die Menge. Gleichzeitig näherte sich ihr ein Herr im Dienstrock und Mantel, ein höherer Beamter, der einen Orden um den Hals trug. Dieser Umstand war Katharina Iwanowna sehr angenehm und machte selbst auf den Schutzmann Eindruck. Er überreichte ihr schweigend einen grünen Dreirubelschein. Sein Gesicht drückte aufrichtiges Mitleid aus. Katharina Iwanowna nahm das Geld und verbeugte sich höflich, ja fast feierlich. »Ich danke Ihnen, mein Herr«, begann sie von oben herab. »Die Gründe, die uns veranlasst haben...« »Nimm das Geld, Politschka, du siehst, es gibt noch edle und großmütige Menschen, die sofort bereit sind, einer armen, adligen Dame im Unglück zu helfen. Sie sehen adlige Waisen vor sich, mein Herr. Man kann sogar sagen, mit aristokratischen Beziehungen. Jener erbärmliche Kerl aber von einem General saß bei Tisch und aß Rebhuhn, stampfte mit den Füßen, weil ich ihn dabei gestört hatte. Eure Exzellenz, sagte ich, schützen Sie die Waisen, da Sie den verstorbenen Semjon Sacharitsch doch gut gekannt haben, sagte ich, und weil der gemeinste aller Schufte seine leibliche Tochter an seinem Begräbnistag verleumdet hat. Wieder kommt dieser Polizist, schützen Sie mich!« rief sie dem Beamten zu. »Was will dieser Polizist von mir? Wir sind schon vor einem weggelaufen hierher aus einer anderen Straße. Nun, was geht es dich an, Dummkopf?« »Weil so etwas auf offener Straße verboten ist. Sie verstoßen gegen die Ordnung.« »Du bist es selbst, der gegen die Ordnung verstößt. Ich gehe genau so herum wie jeder Leierkastenmann. Was geht es dich an?« »Für einen Leierkasten muss man eine Erlaubnis haben. Sie aber erregen auf diese Art nur Ärgernis. Wo wohnen Sie?« »Was? Erlaubnis?« schrie Katharina Iwanowna empört. »Ich habe heute Morgen meinen Mann beerdigt. Was ist da für eine Erlaubnis nötig?« »Bitte beruhigen Sie sich, Madame«, begann der vornehme Beamte. »Gehen wir. Ich werde Sie begleiten. Hier unter den Leuten ist nicht der rechte Platz. Sie sind krank.« Mein Herr, Sie wissen ja gar nichts«, schrie Katharina Iwanowna. »Wir wollen auf den Niewski-Prospekt gehen. Sonja, Sonja, wo ist sie denn? Sie weint auch. Was ist denn mit euch allen? Kolja, Lenja, wohin geht ihr denn?« rief sie plötzlich erschrocken. »Oh, die dummen Kinder, Kolja, Lenja. Ja, wohin laufen sie denn?«